Raum und Zeit zerfließt. Und nur das Licht noch atmet, tanzen wir im Strom zwischen Leben, Traum und Überlicht. Schatten ziehen durch Neonwind in eine Stadt, die langsam blind. Ein Flackern schneidet durch das Grau. Ihr Herz schlägt still, doch ewig genau. Die Sterne sahen den Sturm entstehen. Die Nacht begann sich selbst zu drehen. Ein Platz von jenseits unserer Bahn ließ alle Himmel offen stehen. Im Puls der Quanten weint der Raum. Die Stringmelodie verliert den Traum. Doch Hoffnung sendet ihren Klang durch jedes Licht, ja hell und lang. Über Lichtblitz, trag uns fort. Alpha Centauri, unser Ort. Zwischen Zeiten, Staub und Klang wird Erinnerung zum Untergang. Doch wo das Dunkel Welten frisst, bleibt Liebe das, was unzerbrechlich ist. Altes Eis. Und ihre Spatzen ziehen im Chor durch offene Tore weiter vor. Ein Federflug, ein letzter Gruß im Licht des Ursprungs ohne Schluss. Die Codes der Sterne brennen klar, ein Riss im Raum so wunderbar. Was viel erhebt sich neu im Tanz, ein Lied aus Wellenresonanz. Über Lichtblitz, trag uns fort. Alpha Centauri, unser Ort. Sie wollten Nacht, doch wir sind Klang. Im Pol der Angst, im Herz so bang. Überleg. Sie wollten Nacht, doch wir sind Klang, im Pol der Angst.